Erste alle, die Durst haben, sollen zum Wasser kommen, und wer kein Geld hat, darf trotzdem Getreide, Wein und Milch kaufen. Zweiter, warum gebt ihr euer Geld für Dinge aus, die euch nicht satt machen, obwohl ihr bei mir das Beste essen könnt? Dritter, hört mir aufmerksam zu und kommt zu mir, damit ihr lebt, denn ich werde einen ewigen Bund mit euch schließen. Vierter, ich habe ihn zu einem Zeugen für die Völker gemacht, damit er als Anführer und Herrscher über die Nationen dient. Fünfter, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst, und sie werden zu dir kommen, weil der Herr dich geehrt hat. Sechste, sucht den Herrn, solange er sich finden lässt, und ruft ihn an, während er noch in eurer Nähe ist. Siebter, wer Böses tut, soll seinen Weg verlassen und zu Gott umkehren, weil er barmherzig ist und gerne vergibt. Achter, meine Gedanken sind ganz anders als eure Gedanken, und eure Wege sind nicht wie meine Wege, sagt der Herr. Neunter, so wie der Himmel viel höher als die Erde ist, so sind auch meine Wege und Gedanken viel höher als eure. Zehnter, der Regen und der Schnee fallen vom Himmel und kehren erst zurück, nachdem sie die Erde fruchtbar gemacht haben. Elfter, genauso ist es mit meinem Wort, denn es wird nicht ohne Erfolg bleiben, sondern genau das tun, was ich will. Zwölfter, ihr werdet voller Freude ausziehen und in Frieden geführt werden, während die Natur um euch herum vor Glück jubelt. Dreizehnter, anstelle von Dornen werden schöne Bäume wachsen, was für immer an die Macht und den Ruhm des Herrn erinnern wird.